nicht dabei. Und so stand ich noch lange hier. Ich konnte es einfach nicht begreifen, was war passiert. Bei mir, bei mir allein brannte ein Feuer, doch es war kein Licht. Durch dich, ich hab's versucht, doch vergessen konnte ich dich nicht. Bei mir allein stellte mir vor, wie du mich küsst. Durch dich stand ich in Flammen, war allein ohne dich. Bei dir. Wie im Fegefeuer, ohne Decke und Boden, eingesperrt im tiefsten Nirgendwo. Es gab kein Unten und leider auch kein Oben. Ich konnt's mir denken, die Stimmung so mal so. Weite Nähe, wollte dich doch spüren, nicht mit dem Rücken zur Wand dastehen. Konnte zwar suchen, doch dich nirgendwo finden, die Ungewissheit war kaum zu überstehen. Und so stand ich noch lange hier. Ich konnte es einfach nicht begreifen, was war passiert. Bei mir allein brannte ein Feuer, doch es war kein Licht. Durch dich, ich hab's versucht, doch vergessen konnte ich dich nicht. Bei mir allein stellte mir vor, wie du mich küsst.